nicht dran geglaubt, dass die Zeit nicht weitergeht. Hast du wirklich dran geglaubt, dass sich alles um mich dreht? Man hat sich reichlich gehauen und nie dazu gelernt. Viel Alkohol, viel Frauen, von der Wirklichkeit entfernt. Dann